Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Nürnberg, Stadt der Reichsparteitage und bevorzugtes Ziel alliierter Bombenangriffe. Nach dem Krieg hat fast die Hälfte der Bevölkerung kein Dach mehr überm Kopf. Der Wiederaufbau ein schier unlösbares Problem. Ich würde undankbar sein, wenn ich nicht jedes Jahr von Neuem das Glück empfinden könnte, wenigstens diese Tage in Nürnberg und diese Stunden bei euch und unter euch zu sein. 100.000 jubelten Adolf Hitler auf dem Zeppelinfeld zu. Hier inszenierten die Nazis ihre Massenaufmärsche. Hier hielten sie ihre Reichsparteitage ab. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mahly. Wir sind in Nürnberg nun mal der klassische Ort der Täter. Und es war die Selbst- und Masseninszenierung der Täter, wo die Millionen gejubelt haben und Hitler seine Reden gehalten hat, wo letztlich schon Krieg und Unterdrückung von anderen Völkern und Vernichtung von Juden vorbereitet worden ist. So wurde Nürnberg als Stadt der Reichsparteitage und als wichtiger Standort der Rüstungsindustrie bevorzugtes Ziel alliierter Bombenangriffe. Bei Kriegsende war die Hälfte der Fabriken total zerstört. Schlimmer traf es die Nürnberger Altstadt an nur einem Tag. Am 2. Januar 1945 versank die Nürnberger Altstadt in Schutt und Asche. Das war nun ein unerhörter Eindruck, wie dann von der Befreiung aus sichtbar das ganze Feuermeer da heraufschlug. Man konnte also nur feststellen, es ist hoffnungslos, da irgendwie mit kleinen Hilfsmaßnahmen einzugreifen. Heinz Schmeißner, während des Kriegs Hochbaureferent, danach lange Jahre Nürnbergs Baureferent und zuständig für den Wiederaufbau, erinnert sich an die Bombennacht, die so viele einzigartige historische Bauten vernichtete. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen, zerstört die Kaiserburg, das alte Rathaus, Weizenbrauhaus, Zeughaus, viele Kirchen wie die Frauenkirche, St. Jakob, das Heiliggeistspital, ebenso Haupt- und Obstmarkt, Hans-Sachs-Platz, Egidienberg. Schwere Schäden hatten das Dürer- und das Fembo-Haus, das Germanische Nationalmuseum und die Sebalduskirche. Irmgard Reim, Tochter des Pfarrers von St. Sebald, überlebte den Bombenhagel im Luftschutzbunker. Da also raufkommen und sehen, dass die Türme in allerletzter Sekunde in Brand geschossen worden waren und dann also wirklich alles total kaputt war, das war also eigentlich für mich der schwerste Eindruck, muss ich sagen. Es gab weitere Luftangriffe auf Nürnberg. In den nächsten 4 Monaten bis zum Kriegsende wurden mehr Bomben abgeworfen als in den Jahren 1942 bis 1944. Insgesamt hatten 91% aller Gebäude Kriegsschäden. Davon waren rund 40% total zerstört und 14% schwer beschädigt. Heinz Schmeißner über die ersten Rettungsmaßnahmen in der Altstadt. Zunächst konnte man nur hoffen, brennende Notstände etwas zu verbessern. Dabei galt natürlich nach Möglichkeit Restsubstanzen, die besonderen Wert haben, zu erhalten und nicht einfach alles abservieren. Das galt natürlich insbesondere auch für die Reste von besonderen Baudenkmalen. Es sind dabei nicht immer Fehler ausgeschaltet worden. Aber sind wir froh, dass doch einige wesentliche Punkte gehalten werden konnten. Nach Kriegsende waren mehr als 350.000 Menschen obdachlos. Fast die Hälfte der Bewohner hatte kein Dach über dem Kopf. Im Begleitband zur Ausstellung des Nürnberger Stadtarchivs Wiederaufbau in Nürnberg aus dem Jahr 2009 heißt es: Wer nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkam, wurde notdürftig in den großen Luftschutz- und Felsenkellern untergebracht, wie etwa am Webersplatz, im Paniersbunker, in den Bunkern am Lorenzer Tor oder am Laufer Tor. Selbst im eiskalten Bierkeller der Brauerei Tucher an der Bayreuther Straße hausten viele Nürnberger. Bevor überhaupt an Wiederaufbau zu denken war, mussten riesige Schuttmassen, Schätzungen zufolge insgesamt rund 8 Millionen Kubikmeter Schutt, weggeräumt werden. Zunächst setzte die US-amerikanische Militärregierung Kriegsgefangene dafür ein. Später wurden alle männlichen Bewohner von 16 bis 60 zur Trümmerbeseitigung verpflichtet. Aber, so Steven Zahlaus, Historiker beim Nürnberger Stadtarchiv, es hat alles nicht so gut funktioniert. Man ist relativ schnell also übergegangen, 47, 48, das Ganze zu professionalisieren. Das heißt, es fand durch Profis, durch Bauunternehmen statt. Es waren zeitweilig bis Anfang der 50er Jahre pro Jahr bis zu 1300 professionelle Schutträumer unterwegs. Der Schutt wurde dann mit den Schuttbahnen abtransportiert. Das heißt, nicht die Bevölkerung hat im Wesentlichen geräumt, sondern es waren professionelle Schutträumungen. Inmitten all der Trümmer und Ruinen, des Elends und der Trostlosigkeit keimte Hoffnung. Walter Schatz, lange Jahre Journalist bei den Nürnberger Nachrichten, erinnert sich, wie er als 13-Jähriger mit seiner Mutter und tausenden Nürnbergern zur zerstörten Sebalduskirche gekommen war. Ich saß nämlich mit meiner Mutter vor der Ruine der Kirche am 29. Juli 1945 und da wurde hier Heidenschöpfung aufgeführt. Es war das erste Lebenszeichen aus der Altstadt überhaupt. Hatten ja viele Menschen Zweifel, ob sie jemals wieder aufgebaut werden sollte. Und dann die Schöpfung hier zu leben, das ist einfach unvergesslich. Wie baut man eine historische Altstadt wieder auf, die zu 90% zerstört ist? Radikal neu? Oder versucht man, das Alte zu rekonstruieren? Steven Zahlaus. Es herrschte eigentlich von Anfang an ein relativ großer Konsens auf der Ebene der Stadtverwaltung, zum großen Teil auch von fachlicher Seite, also bei den Architekten und auch innerhalb der Bevölkerung. Es herrschte der Konsens, dass die Stadt in den groben Zügen so wieder aufgebaut werden sollte, aber sie sollte nicht mehr so klein parzelliert entstehen. Es sollten die vielen kleinen Höfe zum Teil wegfallen. Die schmalen Straßen sollten breiter gemacht werden. Also das Credo war in den Grundstrukturen ja, aber nach modernen Gesichtspunkten. Das betraf natürlich in hohem Maße auch die hygienischen Verhältnisse, die vor 1945 zum Teil katastrophal waren. Bereits 1946 wurde mit dem Wiederaufbau der Burg begonnen. 3 Jahre später war das Albrecht-Dürer-Haus instand gesetzt. 1953 waren die südliche Königstraße sowie Lorenzkirche und St. Sebald mit Ausnahme des Ostchors wiederhergestellt. Wenn man auf der Burg steht, wenn die da oben ankommen mit dem Bus und wenn man dann in die Stadt reinschaut, wenn man sie fragt, was glauben Sie denn, Sie wissen, Nürnberg ist zerstört worden, zu wie viel Prozent? Dann bekommt Karl-Heinz Enderle, Vorsitzender der Altstadtfreunde Nürnbergs, von Touristen meist diese Antwort. Dann sagen die vielleicht 50 oder dann sagen die vielleicht 30%. Und Sie können nicht glauben, dass die allermeisten Dächer, die Sie da oben sehen, und die allermeisten Häuser ja gerade mal 50, 60 Jahre alt sind. Dieses Bild ergibt sich in dem Viertel direkt unterhalb der Burg. Wenn Sie an andere Stellen hinschauen, wenn Sie weiter östlich gehen, dann haben wir ein ganz anderes Bild. Dann wandelt sich der mittelalterliche Charakter des Burgviertels in einen 50er-Jahre-Charakter. Wir stehen jetzt in der Sebalder Steppe. Man muss sich vorstellen, zwischen Hauptmarkt und Stadtmauer, das sind locker 500 Meter, blieb nur ein einziges Haus übrig. Hier galten andere Prinzipien als beispielsweise im direkten Burgviertel. Das ist ein Quartier der 50er Jahre geworden. Hier tobte ein heftiger Streit zwischen den traditionellen Architekten und den modernen. Die einen wollten eigentlich die steilen Dächer wieder. Und die anderen am liebsten Flachdächer. Bei der Sebalder Steppe entschied sich der Nürnberger Stadtrat 1952 gegen das traditionelle Steildach zugunsten des halbsteilen Daches. Und das Ergebnis kann man ablesen, nämlich das 43-Grad-Dach, das man von der Straße aus nicht mehr als solches erkennen kann. Man wollte damit Ausbauten vermeiden, denn diese Dachstübchen, Kämmerchen, die hat man so als sozial nicht würdig angeschaut. Was heute passiert ist, es wird doch ausgebaut mit diesen relativ flachen Dächern und es ist irgendwie nichts Halbs und nichts Ganzes. Beim Wiederaufbau waren die Nürnberger geteilter Meinung. Viele Bürger empörten sich über die Stadt, die sich ihrer Meinung nach viel zu sehr um das historische Stadtbild kümmerte, statt neue Wohnungen zu bauen. Im Mai 1945 war der Wohnungsbestand um die Hälfte auf rund 66.000 Wohnungen geschrumpft und davon war nur ein Viertel vollkommen intakt. Das erste Wohngebiet in der Altstadt entstand zwischen Burgstraße, Söldnersgasse, Paniersplatz und Schildgasse mit zunächst 142, später 231 Einheiten. Es mussten ganz schnell Wohnungen gebaut werden. Da strömten nach Kriegsende ganz automatisch viele Menschen, auch dann Flüchtlinge, Vertriebene in die Stadt, die bedurften Wohnraum. Insofern war die Notwendigkeit sehr groß, sehr rasch zu bauen. Das war aber in der Altstadt nur zum Teil so schnell möglich, eben aufgrund des hohen Zerstörungsgrades. Es ging in anderen Stadtteilen zum Teil schneller, aber dann zum Teil auch unkoordinierter wie in der Südstadt. Denken Sie an die Seewalder Steppe. Dieses große, große Areal, es hat einfach gedauert, bis das freigeräumt war. Und deswegen fing man auf der Seewalder Seite, also nördlich der Pegnitz bis zur Burg, sehr viel später mit dem Wohnungsbau an. Während der Wiederaufbau um 1950 auf der Lorenzer Seite schon richtig im Gange war, war das auf der anderen Seite, Altstadtseite, noch lange nicht der Fall. 1953, 1954 ging es dann dort los. Stadt, Genossenschaften, Siedlungsträger und private Unternehmen errichteten zum Teil mit Geld aus dem amerikanischen Marshallplan und staatlichen Bauförderungsprogrammen in den 10 Jahren nach dem Krieg rund 44.000 neue Wohnungen. Trotzdem suchten immer noch mehr als 100.000 Menschen eine Wohnung. Im Zuge der Neuplanung wurden einige Straßen für den zunehmenden Verkehr verbreitert. Dabei wurden auch intakte historische Häuser oder solche, deren Bausubstanz noch zu retten gewesen wäre, abgerissen. Das wiederum empörte den anderen Teil der Stadtgesellschaft. Aus Protest gegen die Abrisse sowie gegen einen modernen Kaufhausbau in der Königstraße gründeten Bürger 1950 den Verein Freunde der Altstadt Nürnberg, aus denen später die Altstadtfreunde Nürnbergs hervorgingen. Deren Vorsitzender Karl-Heinz Enderle. Die schlimmste Zeit für die Denkmäler waren die späten 60er Jahre und die frühen 70er Jahre. Das Bayerische Denkmalschutzgesetz existierte noch nicht, das kam erst 73. Und eine ganze Reihe von Hausbesitzern wusste das. Es steht bevor. Und sie haben noch kurz vorher abgerissen. Beispielsweise hier in der Weißgerber Gasse, der besterhaltenen Nürnberger Gasse, gegenüber von meinem Büro, steht ein Haus, das eigentlich ein Fremdkörper ist. Das ist abgerissen worden, 67, ein voll intaktes mittelalterliches Haus, das weggeschoben wurde und durch einen Neubau ersetzt wurde. Die Weißgerbergasse, in der die Altstadtfreunde residieren, bietet das Bild eines geschlossenen mittelalterlichen Ensembles. Der Verein hat viele der alten Fachwerkhäuser, in denen zumeist Handwerker wirkten, renoviert. Er hat rund 5.700 Mitglieder und nach eigenen Angaben seit 1973 mit rund 250 Baumaßnahmen zum Erhalt des historischen Stadtkerns beigetragen. Erbschaften, Vermächtnisse und Spenden halfen und helfen bei der Finanzierung. Und so konnten die Altstadtfreunde das eine oder andere Haus erwerben, aber noch nicht sanieren. Das ist natürlich eine teure Geschichte, ein Fachwerk freizulegen, was wir damals auch gemacht haben. Und zwar 41 Fachwerkfassaden. Das hat 20, 30, 40.000 Mark gekostet. Ein Haus voll und ganz zu sanieren, das war immer schon ein Millionenprojekt. Und so haben wir am Anfang verschiedene Häuser weiterverkauft an sanierungswillige Eigentümer. Dadurch haben wir die Häuser gerettet. Später, als wir dann die Mitgliederzahl hatten und die finanzielle Kraft, sind wir selbst an solche Sanierungen gegangen. Mittlerweile sanieren wir das 19. Haus, ein barockes Gerberhaus in der hinteren Ledergasse. Und das wird uns sage und schreibe kosten 3,5 Millionen Euro. Die prägende Gestalt des Wiederaufbaus war der Architekt Heinz Schmeißner. Der gebürtige Nürnberger zeichnete seit 1949 für den Wiederaufbau der Altstadt verantwortlich. Von 1956 bis 1970 war er Leiter des gesamten Bauwesens der Stadt. Allerdings hatte Schmeißner seine Karriere unter den Nationalsozialisten begonnen, war 1937 in die NSDAP eingetreten. Anders ging es nicht, rechtfertigte er sich später. 1941 stieg er zum Hochbaureferenten auf, ein Amt, das er bis 1945 innehatte. Er war kein kleines Rädchen im Dritten Reich, sagt Historiker Steven Zahl aus. Er nahm in diesem ganzen System in leitender Position, war nicht nur ein Rädchen, er war ein Rad im Getriebe. Er hatte durchaus wichtige Funktion, er war damit auch Träger des Ganzen. Vielleicht kann man es so umschreiben oder beschreiben, er war eindeutig ein Opportunist, aber auch ein Karrierist. Er hat seinen Weg auch während des Dritten Reiches, auch während des Krieges gemacht und war eben zuständig für den Luftschutzbau und auch schon beginnend für die späteren Planungen für den Wiederaufbau. Nach dem Krieg verbüßte Schmeißner eine 2-jährige Zuchthausstrafe wegen Verbergens von Kunstwerken. Er hatte die Reichskleinodien vor den einrückenden US-Amerikanern in einem Bunker unter der Burg versteckt. Danach war seine Nazi-Vergangenheit bald vergessen. Er wurde mit Ehrungen überhäuft. Viele lobten ihn für seine Arbeit, wie der ehemalige Bauminister Oskar Schneider. Er hat dafür gekämpft und ist auch durchgesetzt, dass der Stadtgrundriss, also die mittelalterliche Platz- und Straßenführung, erhalten blieb. Er hat die gotische fränkische Stadt mit dem 45-Grad-Giebel erhalten. Er hat die Gauben, Dacherger, die Sprossenfenster für unabdingbar gehalten. Er war ein Funktionsträger in der NS-Zeit und durch gewisse Umstände kam er wieder ans Ruder, wie das ja in anderen Verwaltungspositionen, jetzt nicht nur im Baubereich, der Fall war. Und heute muss ich sagen, solche Leute wie Heinz Schmeißner oder Julius Linke, den Namen möchte ich auch erwähnen, wenn wir die nicht gehabt hätten, die Stadt würde ganz anders ausschauen, die Stadt wäre viel ärmer und vieles, vieles. Nehmen wir das Heilig-Geist-Spital, nehmen wir die Kaiserstallung, nehmen wir den Lug ins Land beispielsweise, die wären nicht wieder aufgebaut worden. Vieles sei beim Wiederaufbau gelungen, der ja eine ungeheure Aufgabe darstellte, sagt Karl-Heinz Enderle. Aber es habe auch viele Bausünden gegeben, wie zum Beispiel der massive Betonklotz der früheren Dresdner Bank am Obstmarkt. Auch der zentrale Platz der Stadt, wo jedes Weihnachten der weltberühmte Christkindlesmarkt für Millionen Touristen zelebriert wird, sei keine Augenweide. Der Nürnberger Hauptmarkt ist keine Zierde des Wiederaufbaus. Wenn man heute Touristen fragt, ja, wie gefällt Ihnen der Hauptmarkt, also da erntet man zu Recht eigentlich Ablehnung. Er ist viel zu nüchtern wieder aufgebaut worden. Der Nürnberger Hauptmarkt, das war gerade auf der Nordseite, das war ein Gewirr von verschiedenartigen Häusern. Also es war klar, dass das nicht mehr wiederkommen würde. Aber dass alles so glatt und nüchtern sein muss, das kann man einfach nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Ist der Wiederaufbau der Nürnberger Altstadt gelungen? Steven Zahlaus, Historiker beim Nürnberger Stadtarchiv, meint: Wenn man diesen Konsens betrachtet, der nach dem Krieg auch geherrscht hat, dann ist es wirklich zum Großteil gelungen, dass man eben bestimmte historische Denkmals, wertvolle Objekte erhalten hat, diese gesichert hat und gleichzeitig dann eben eine solide Gebrauchsarchitektur geschaffen hat in der Altstadt. Das war zum Teil sicherlich nicht herausragend, das sieht man vielleicht auch heute noch, aber es war brauchbar in der Kürze der Zeit. Man darf ja auch nicht vergessen, es hat an Geld gefehlt. Vielleicht hätte man gerne auch noch mehr erhalten oder auch anderes, moderner gebaut, anspruchsvoller gebaut, aber das scheiterte einfach auch an der Kürze der Zeit. Es musste schnell gehen und auch an den Mitteln. Das alte Lieben, aber dem neuen Leben, war das Credo von Heinz Schmeißner. Das lässt sich nicht immer vereinbaren. Zum Beispiel im Konflikt um das Pellerhaus, wo das Alte mit dem neuen Alten konkurriert. Das Pellerhaus war einst ein prächtiges Wohnhaus im Renaissance-Stil, das sich der Kaufmann Martin Peller zwischen 1602 und 1605 am Egidienberg errichten ließ. Der Zweite Weltkrieg ließ dann nur noch Ruinen übrig. 1957 rekonstruierten die Architekten Fritz und Walter Mayer die Renaissancehalle und errichteten über und neben ihr einen neuen Gebäudekomplex. Derzeit ist dort das Deutsche Spielearchiv untergebracht. Seit 2005 arbeiten die Altstadtfreunde daran, das Renaissancehaus in all seiner Pracht wieder aufleben zu lassen. Für die Altstadtfreunde hat das Pellerhaus heute einen ganz, ganz zentralen Stellenwert. Man muss sich vorstellen, wir bauen den Hof wieder auf und das wird uns über 5 Millionen Euro kosten. Ein Gebäude, das uns nicht gehört, das der Stadt gehört, wird von einem Verein saniert, wieder aufgebaut, nutzbar gemacht. Es wird ein ein Ort von großer Strahlkraft werden. Es wird der schönste Veranstaltungsort in unserer Stadt werden, sage ich jetzt einmal etwas selbstbewusst. Damit es zum schönsten Veranstaltungsort wird, wollen die Altstadtfreunde auch die Renaissance-Fassade des alten Pellerhauses rekonstruieren. Dafür müsste der 50er-Jahre-Bau zerstört werden. Dessen hässliche Fassade locke keine Touristen an, argumentiert die Initiative. Außerdem gäbe es 50er-Jahre-Fassaden in Nürnberg genug. Für den Bund Deutscher Architekten, Denkmalpfleger und Historiker stellt der Meyersche Bau dagegen ein herausragendes Denkmal und Zeugnis der Neuzeit dar. Altes Denkmal gegen neues Denkmal. Auch Steven Zahl aus vom Nürnberger Stadtarchiv sieht einen möglichen Abriss sehr kritisch. Es wäre fatal, wenn dies geschehe. Dieses Haus ist mit Sicherheit eines der herausragendsten Beispiele einer gelungenen Architektur, Nachkriegsarchitektur. Und es steht da quasi pars pro toto für einen Neuanfang. Das heißt für ein neues Bauen, das versucht, das wenige Alte mit einem Neuen zu verbinden in einem demokratischen Gemeinwesen. Würde man nun dieses eliminieren, das würde heißen, dass man diese wichtige Phase völlig negiert. Und man bedient sich hier Formen, die früher in der vormoderne, auch vordemokratischen Phase da waren. Repräsentationsbau einer wohlhabenden Schicht, die Politik und die Wirtschaft dominiert haben, das kann man einfach nicht zurückholen. Das vermeintlich Gute, Schöne, das ist verloren. Sicherlich war das auch ein wichtiger Bau, aber nicht minder wichtig ist der Bau, der jetzt entstanden ist, der eben dann Mitte der 50er Jahre eröffnet wurde. Steine, die Geschichte erzählen. Architektur, die an düstere Zeiten erinnert, die verdeutlicht, warum Nürnberg zerstört wurde und wieder aufgebaut werden musste. Auf dem Platz, auf dem die Nazis ihren Größenwahn inszenierten, rocken heute Musiker das Zeppelinfeld, rühren Rennwagen, inszenieren Künstlertheater oder kicken Fußballer. Er ist zu einem Lernort der Geschichte geworden, den die Stadt Nürnberg vor dem Verfall bewahrt hat. In der von den Nazis für 50.000 Menschen geplanten, nie vollendeten Kongresshalle auf dem Gelände befindet sich seit 2001 das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Es befasst sich mit den Ursachen, Zusammenhängen und Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und arbeitet die Geschichte der Reichsparteitage auf. Es ist ein einzigartiges Mahnmal. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mahly: Wir denken, dass wir mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, insbesondere mit der Zeppelin-Tribüne, tatsächlich einen Ort haben, an dem sich die aus heutiger Sicht fast unverständliche Faszination vieler Menschen für dieses Regime materialisiert hat bei diesen Masseninszenierungen. Davon wollen wir auch künftigen Generationen gerne erzählen, am authentischen historischen Ort. Der Wiederaufbau Nürnbergs. Dorit Kreisel hat beschrieben, wie die schwer zerbombte Stadt nach dem Krieg den Weg zwischen Tradition und Moderne suchte. Gesprochen haben Rahel Comtesse und Carsten Fabian. Ton und Technik Christiane Schmidt-Bauer. Regie Dorit Kreisel. Redaktion Thomas Morawetz. Ein weiterer Geschichtspodcast von Radio Wissen.